Übung 1b. Hören Sie das Telefonat. Die Frau in der Notrufzentrale stellt viele Fragen. Notieren Sie die Reihenfolge. Notrufzentrale, guten Tag. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen. Ja, hallo, ich bin hier am Bahnhof und... Entschuldigung, wer sind Sie bitte? Mein Name ist Claudia Wendt. Was ist passiert? Ein Mann ist hingefallen und er kann nicht aufstehen. Können Sie mit dem Mann sprechen und was tut ihm weh? Ja, ich kann mit ihm sprechen. Er braucht einen Notarzt. Sein Fuß tut weh. Vielleicht ist der Fuß gebrochen. Und wo sind Sie bitte? Ich bin am Hauptbahnhof in München am Gleis 16. Ist außer dem Mann noch jemand verletzt? Nein, nur der Mann. Gut, Frau Wendt. Der Notarzt kommt gleich. Vielen Dank.